Erster, das Volk Israel verließ Ägypten. Die Familie von Jakob ging weg von fremden Menschen. Zweiter, Juda wurde ein heiliger Ort für Gott. Gott regierte über Israel. Dritter, das Meer sah Gott und lief weg. Der Fluss Jordan floss zurück. Vierter, die Berge sprangen wie Widder. Die Hügel sprangen wie junge Schafe. Fünfter, warum läufst du weg, Meer? Warum fliehst du zurück, Jordan? Sechster, warum springt ihr wie Widder, Berge? Warum springt ihr wie Schafe, Hügel? Siebter, die Erde soll vor dem Herrn zittern. Zittert vor dem Gott Jakobs. Achter, Gott macht aus Felsen einen See. Er macht aus Steinen frisches Wasser.